13 Uhr, hier ist RIAS aktuell. Die Bevölkerung der Tschechoslowakei leistet den sowjetischen Besatzungsstreitkräften und den Truppen der anderen an dem Überfall beteiligten Warschauer Paktstaaten weiterhin erbitterten Widerstand. Nach bisher noch unbestätigten Meldungen ist die Bevölkerung in fast allen Teilen des Landes dem Aufruf der legalen Parteiführung, der Nationalversammlung und der Regierung gefolgt und seit 12 Uhr mittags in den Generalstreik getreten. Wie die deutsche Presseagentur meldet, heulten unmittelbar vor Beginn des Ausstandes in Prag alle Sirenen auf den Dächern der Häuser. Autofahrer veranstalteten ein lautes Hubkonzert. Staatspräsident Swoboda ist inzwischen in die Sowjetunion geflogen, um mit den Sowjets zu verhandeln. Er wird vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Husak und von Verteidigungsminister Djur begleitet. Swoboda hatte schon am frühen Morgen angekündigt, dass er zu Verhandlungen in die Sowjetunion reisen will. Die erste Mitteilung darüber erreichte RIAS Berlin auf ungewöhnliche Art. In der Telefonzentrale unseres Senders meldete sich eine Stimme aus Prag. Der Anrufer, der Tschechisch und Slowakisch sprach, verlangte, die Nachrichtenredaktion oder den Rundfunkabhördienst des RIAS zu sprechen. In einer längeren Erklärung gab er bekannt, dass Swoboda mit den Kremlführern sprechen will. Wenige Minuten später wurde diese Meldung von der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Dann meldeten sich auch die anderen Nachrichtenagenturen und teilten mit, dass der Staatspräsident in Richtung Moskau abgereist ist. Niemand weiß, ob Swoboda frei verhandeln kann oder unter dem militärischen Druck der Besatzungstruppen steht. Die Ansprache des Staatspräsidenten wurde sowohl von Radio Prag als auch von vielen Geheimsendern verbreitet. In Prag erschienen am Vormittag viele Zeitungen, teils hektografiert, teils auch in normalem Druck. Sie riefen die Bevölkerung zum Widerstand auf. In einer hektografierten Ausgabe des Gewerkschaftsorgans Praze hieß es, die Redaktion habe Gelegenheit gehabt, Verbindung zu dem von Sowjetsoldaten verschleppten Parteichef Dubček aufzunehmen. Unter der Überschrift Nachrichten vom Genossen Dubček verbreitete dieses Blatt eine Erklärung, in der die Bevölkerung aufgefordert wurde, weiterhin Ruhe zu bewahren, aber nicht mit den Besatzungsmächten zusammenzuarbeiten. Der Parteifunktionär Kolder und andere Mitglieder des bisherigen Zentralkomitees, die von Sendern der Besatzungsmächte als mögliche Angehörige einer neuen Parteiführung und einer neuen Regierung genannt worden waren, wurden in den in Prag verteilten Blättern als Verräter und Kollaborateure bezeichnet. Seit den Morgenstunden verteilen Soldaten der mit Panzern eingerückten Sowjettruppen in der tschechoslowakischen Hauptstadt Ausgaben des Moskauer Parteiorgans Pravda in russischer, polnischer, tschechischer und slowakischer Sprache. In dieser Pravda-Ausgabe wird nicht mehr behauptet, dass die Interventionsstreitkräfte auf den Wunsch führender Persönlichkeiten aus Partei, Staat und Wehrmacht in die CSSR einmarschiert worden sind. Vielmehr wurde zur Begründung des militärischen Überfalls erklärt, in der Tschechoslowakei hätten Konterrevolutionäre einen Putsch geplant. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird gegen 22 Uhr in New York erneut zusammentreten, um sich mit der Lage in der CSSR zu befassen. Nachdem am Morgen ein Sicherheitsratsbeschluss, wonach die Sowjetunion als Aggressor verurteilt werden sollte, durch ein Veto Moskaus blockiert worden war, hat Kanada einen neuen Entschließungsantrag in Umlauf gebracht. Darin wird verlangt, ein Vertreter von Generalsekretär Utant solle unverzüglich nach Prag reisen und sich für die Freilassung Dubčeks und anderer legaler Partei- und Staatsführer einsetzen. Die letzten noch unklaren Meldungen. Prag. Es wird bestätigt, dass Staatspräsident Swoboda in die Sowjetunion gereist ist. Noch aber ist unklar, ob Swoboda in Moskau oder an einem anderen Ort mit den Sowjetführern verhandeln wird. Prag. Behauptungen, wonach Parteichef Dubček von den Sowjets hingerichtet worden sein soll, wurden von Geheimsendern in der CSSR dementiert. Budweis. Die Radiostation der Stadt wiederholte gegen Mittag eine Meldung, wonach ein sowjetisches Transportflugzeug mit zahlreichen Sowjetsoldaten abgestürzt oder notgelandet sein soll. Wie es heißt, sind dabei zahlreiche Sowjetsoldaten ums Leben gekommen und andere mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus der Stadt eingeliefert worden. Weiter wurde erklärt, die Ärzte hätten zunächst darüber beraten, ob sie den schwer verletzten Sowjetsoldaten Bluttransfusionen geben sollten, da es sich eindeutig um Angehörige der Besatzungsmächte handele. Angesichts ihrer beruflichen Verpflichtungen hätten sich die Ärzte dann aber doch entschlossen, auch für die verletzten Sowjets zu Blutspenden aufzurufen. In den Hauptstädten der westlichen Länder dauern die Proteste und Demonstrationen gegen den Überfall auf die CSSR an. Auch der jugoslawische Partei- und Staatschef Tito hat erneut protestiert. Der rumänische Rundfunk verbreitete erneut eine Erklärung des Parteisekretärs und Staatschefs Ceausescu, wonach sich das Land im Zustand der Mobilmachung befindet, um einen möglichen Überfall durch die Sowjets zu vereiteln. Auch in der Kommunistischen Volksrepublik China, die von Mao Zedong geführt wird, ist gegen den Überfall auf die GSSR Protest erhoben worden. Die Nachrichtenagentur Neues China und die Pekinger Zeitungen verbreiteten Erklärungen, in denen es heißt, die Mitglieder der Sowjetregierung seien Faschisten. Die Behauptung Moskaus, sowjetische Soldaten seien in der GSSR einmarschiert, um den fortschrittlichen Kräften zu helfen, könnten nur als ein Feigenblatt bezeichnet werden, das die schreckliche Fratze des sowjetischen Imperialismus verbergen solle. Nach neuesten Meldungen aus Prag ist unklar, ob Staatspräsident Swoboda wirklich schon in der Sowjetunion Verhandlungen führt. Wie es heißt, ist über die Reise Swobodas noch nichts Näheres bekannt. Swoboda ist jedenfalls noch nicht in der Hauptstadt Moskau eingetroffen. Die tschechoslowakischen Geheimsender melden soeben, dass der Aufruf zum Generalstreik fast überall befolgt wird.